Pfingsturlaub 2017. Audio-Ansichtskarte Nummer 26. Ja genau, 26. Ich grüße euch, liebes Reidinger-Team. Ich schicke euch erstmal das Bild. Stehe jetzt hier am Strand. Kann man bestimmt auch hören. 5 Kilometer Strand nach rechts, 5 Kilometer Strand nach links und auch ein sehr tiefer Strand. Es ist vormittags, 10:30 Uhr. Die Bucht von Escala in Spanien, rechts das malerische Örtchen Escala am Horizont zu sehen. Also nicht Horizont, aber doch recht weit weg. Und links das Städtchen Roses vor mir, blauer Himmel, blaues Meer, endloses Meer. Ein kleines Fischerboot ist auf dem Wasser, ganz hinten am Horizont Kreuzfahrtschiffe zu sehen und hier rechts ein einziger Surfer, der gerade etwas unbeholfen versucht, das Segel hochzuziehen. 3-4 Schwimmer im Wasser, da hinten ist noch einer mit einem Stand-Up-Paddle und die Familie steht momentan bis zum Knie im Meer und hat noch etwas mit der Temperatur zu kämpfen. Es ist ja wie immer, wenn man dann mal drin ist, ist es wunderbar warm. Gemessen haben wir eine Meerestemperatur von 25 Grad. Nur noch das Audio-Souvenir, passend zu eurem Podcast. Ja, wie war meine Woche? Montag ins Meer, danach im Pool, mittags Salat, dann etwas Siesta, nachmittags einen kleinen Ausflug in eine der Altstädte, abends grillen. Dienstag ins Meer, danach in den Pool, mittags spanischen Salat, danach etwas Siesta, nachmittags einkaufen und in einer der Altstädte, abends grillen. Mittwoch, naja, ihr könnt es euch denken und so weiter und so fort. Es ist alles ganz prima hier. Ich schicke euch liebe Grüße und noch ein paar Sekunden lasse ich das Meer für euch sprechen. Ciao, der Christian.